an seine vorzüglichste Eminenz Kardinal Giovanni Pietro Carafa. Hochwürdigster Herr, ich hege die Hoffnung, dass diese Zeilen keinem anderen Blick zugänglich sein mögen als dem eurer Gnaden. Ihr müsst wissen, dass unser Haus Opfer eines außerordentlichen und unfassbaren Betrugs geworden ist und ich bin gezwungen, euch, euer Gnaden, zu bitten, im Sinne unseres Hauses tätig zu werden. Wir verdächtigen einen Deutschen, der sich als Händler ausgibt. Er scheint zum ersten Mal 1538 in Antwerpen aufgetaucht zu sein. Wir haben also dort Nachforschungen angestellt und zur Kenntnis nehmen müssen, dass sein Geschäftspartner ein höchst zwielichtiger und verdächtiger Mann ist. Ein Lodewijk Schallidecker oder Eloy Preusting, bis vor 6 Jahren ein einfacher Dachdecker und der Obrigkeit Antwerpens bereits als der Ketzerei verdächtig bekannt. Er predigt die Aufgabe des privaten Besitzes und leugnet, so berichten meine Informanten, die Existenz der Sünde. Wir halten es nicht für angebracht, die beiden Verdächtigen der örtlichen Obrigkeit anzuzeigen. Unser Haus erlitte einen nicht wiedergutzumachenden Schaden, wenn die Nachricht durchsickern sollte, dass gefälschte Fuggerbriefe im Umlauf sind und die Gläubiger daraufhin ihr Geld zurückforderten. Ich bitte euch, die Aufmerksamkeit des Tribunals des Heiligen Offiziums auf diese betrügerischen Ketzer zu lenken, damit sie aufhören, ihre blasphemischen Ideen zu verbreiten und zu gleicher Zeit unserem Hause zu schaden. In demütigem Vertrauen auf ein Eingreifen euer Gnaden küsse ich euch die Hände. Anton Fugger, Diener Gottes. Venedig, 29. Mai 1545. Ah, günstigster Herr. Hierher, folge mir. Herr, willst du einen Platz zum Schlafen? Hä? Willst du? Komm in mir, Hofherr. Ich zeige dir die schönste Stadt der Welt. Wo ist dein Gepäck, gnädiger Herr? Willst du eine Frau? Hä? Ich bringe dich dahin, wo die Schönsten sind. Keine Krankheit, ein Blutjung. Bist du hier, um Geschäfte zu machen, edler Herr? Seide, Gewürze, nein? Ich bringe dich an den richtigen Ort, ganz nah. Komm, ein vortrefflicher Ort. Für große Herren wie dich, Kaufleute, komm! Siehst du, vorzüglichste Exzellenz, dies hier heißt in allen Städten Italiens Piazza. Hier in Venedig nennt man es Campo. Und die Straßen und die Wege sind hier die engen Kalle. Und die Fundamente am Ufer des Kanals. Rialto, Herr! Gemahl von Giorgione, vorzüglichster Herr. Und von seinem Schüler Tizian. Kennst du ihn? Hä? Nein? Oh, großartig, Herr. Berühmte Maler, Tizian malte Kaiser. Der Fondaco dei Tedeschi, vortrefflichster Herr. Für deine Geschäfte, Banken, Agenten und reiche Leute. Fugger, die größten Bankiers der Welt. Ich kenne den Bankmann. Ich kann dich ihm vorstellen, wenn du willst, Herr. Er ist mein Freund. Ich besorge ihm die Huren. Dafür bringt er mir deine Sprache bei. Wenn ich Deutsche treffen wollte, wäre ich in Deutschland geblieben. Meinst du nicht? Eine Unterkunft, ordentliches Bett, ordentliche Verpflegung. Ah, wo man nicht ins Auge fällt. Gewiss, großzügiger Herr. Gesagt, getan. Komm, ein verschiedener Ort. Gute Küche, gute Betten und gute Frauen. Sehr gute Frauen. Keine Fragen. Es ist nicht weit, hinter der Brücke. Donna Demetra wird dich gern kennenlernen. Einen wichtigen Herrn wie dich. Kalle de Botai. Kamera! Ich bin Donna Demetra Boerio. Seid willkommen. Ich bin Ludwig Schallidecker, Deutscher. Ich möchte mich einige Tage hier aufhalten. Solange ihr wollt. Wir haben bequeme Betten und die Zimmer sind nicht teuer. Ihr habt euer Gepäck an der Wechselstation gelassen? Ich werde den Jungen schicken, es zu holen. Ihm kann man vertrauen. Er arbeitet von klein an für mich. Sobald das Gepäck angekommen ist, werde ich euch das Zimmer im Voraus bezahlen. Danke, großzügigster Herr. Tausend Dank. Wenn du sonst noch etwas brauchst, frage nach mir und du wirst immer zufriedener sein. Im Augenblick brauche ich nur eine Auskunft. Ich muss an einen bestimmten Ort. Kennst du die Buchhandlung von Andrea Arrivabene? Arrivabene, der Buchhändler? Gewiss, Herr. Das ist in der Meceria all'insegna del Pozzo. Im Zeichen des Brunnens? Gewiss, edelster Herr. Nur ein kurzer Fußmarsch über die Rialto-Brücke. Willst du dorthin gehen? Morgen. Jetzt will ich mich ausholen. Im Zeichen des Brunnens. Für jemanden, den man in seinem vorigen Leben Brunnengärt gerufen hat, ein bemerkenswerter Zufall. Aber das passt zu all diesen Zufällen, die mich in diese Stadt geführt haben. Einer von diesen Zufällen ereignete sich in Basel, als Pietro Perna in mein Leben trat. Basel, Fastnachtsdienstag 1545. Messer Pietro, woran seid ihr interessiert? Dies auch nicht. Dieses! Gebt mir 20 von diesem hier und 100 Vesalius. Mein Herr, ich habe gehört, dass ihr ziemlich reich seid, dass ihr mehr gesehen habt, als man sich vorstellen kann, dass ihr Täufer seid und euch für den Handel mit Büchern interessiert. Was das Täufertum angeht, meine ich verstanden zu haben, wie die Sache steht. Was ist mit dem Übrigen? Sagen wir doch so, wenn all das Übrige wahr wäre, was würdet ihr mich dann fragen? Ich würde euch ein Geschäft vorschlagen. Oh, der Letzte, der das getan hat, ist vor wenigen Monaten hingerichtet worden. Ich kann euch nur davon abraten. Geht nur, mein Freund, denn ich weiß jetzt schon, dass ihr meinen Vorschlag annehmen werdet. Es bietet sich euch die Gelegenheit, Venedig zu sehen. So beginnt eine Freundschaft. In einer Druckerwerkstatt in Basel. Scheinbar zufällig. In Wahrheit vom Schicksal bestimmt. Basel, Aschermittwoch 1545. Dies hier ist Chianti, Signor mio. Meine Eltern füllen ihn selbst ab. Auf einem Gut in der Nähe des Dorfs Gaiole. Dieser Wein hat dem Tisch vom Cosimo de' Medici so hergereicht. Capito? Ein exzellentes Getränk. Glaubt mir. Pietro Perna kommt jeden Monat in die Stadt. Vor allem, um sich mit verbotenen, unter der Hand vertriebenen, der Häresie verdächtigen Schriften einzudecken, die er seinerseits in den Buchhandlungen aller Herzogtümer, Republiken, Staaten und Stadtstaaten Norditaliens verkauft. Der schmalkaldische Bund der protestantischen deutschen Fürsten hat einen Botschafter in Venedig, Kapitel. Und nicht wenige sehen es gerne, wenn in der Serenissima die lutherischen Ideen triumphierten. Ich bin Buchhändler, reise herum, treffe eine Menge Leute, verkaufe die Bücher. Entdecke verborgene Talente unter Bergen von Papier. Ich verbreite Ideen. Mein Handwerk ist das gefährlichste der Welt, Capito? Ich bin verantwortlich für die Verbreitung von Gedanken, womöglich sogar von sehr unbequemen Gedanken. Noch immer verstehe ich nicht, worauf ihr hinaus wollt. Zum Teufel, so hör doch zu. Nimm il beneficio di Cristo. Klein, passend in jede Tasche. Weißt du, was das bedeutet? Krieg. Dies ist ein schöner Streich. Dies ist eine mächtige Waffe. Weil es versucht, die protestantische Rechtfertigung sola fide mit der katholischen Lehre vereinbar zu machen. Und was bedeutet das? Wenn dieses Buch den Beifall der richtigen Leute findet, laufe die unnachgiebigen Kardinäle in Gefahr, in der Minderheit zu geraten, Capito? Bücher verändern die Welt nur dann, wenn die Welt sie auch aufnimmt. Und wo auf der Welt kann man ein solches Buch unters Volk bringen? In Venedig. Und genau dort ist es gedruckt worden. Aber sobald sie verbieten, es zu verkaufen, und das ist nur eine Frage von wenigen Monaten, wie der jetzige Drucker auf euren weitere Exemplare herzustellen. Capito? Also, was wäre, wenn der nächste Papst bereit zu einem Dialog wäre? Und wenn er einer der Gegner der Methode des Heiligen Offiziums der Inquisition wäre? Ein Papst ist immer ein Papst. Aber leben und seine Meinung sagen können, ist etwas ganz anderes, als geröstet zu werden und zu sterben. Perna, wartet. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch erklärte, dass ich kein Interesse mehr daran habe, irgendetwas zu ändern? Ja, ich würde sagen, dass ihr sofort nach Italien aufbrechen müsst, bevor der Dreck dieser Stadt euren Geist erstickt. Huren, Geschäfte, verbotene Bücher und päpstliche Intrigen, ist es das, was ihr versprecht? Was sonst verleiht dem Leben Würze? Ich reise morgen nach Venedig, falls mein Vorschlag euch reicht. Der Treffpunkt ist in der Buchhandlung von Andrea Arrivabene, All'insegna del Pozzo, im Zeichen des Brunnens. Merkt euch diesen Namen, ne? Warum lacht ihr? Nichts, ich musste nur daran denken, wie das Leben so spielt. Im Zeichen des Brunnens, habt ihr gesagt? Genau. Seid ohne Sorge, ich werde da sein. Flucht vor den Häschern der Fugger hat mich in Basel stranden lassen. Ich muss weiter. Hinter mir eine Blutspur, die weit zurückreicht, an einem Tag im Mai beginnt und bis hierher führt. Zum höheren Ruhme Gottes! Zu seinem höheren Ruhm! Thomas Münzer, gefoltert und hingerichtet vor 20 Jahren. Elias, der Bergmann, auf einer schmutzigen Straße von einem Söldner mit dem Schwert enthaupt. Omnia sunt communia, ihr Hundesöhner! Johannes Denk, in dieser Stadt der Pest erlegen. Jan Matthijs aus Haarlem, zerstückelt und in einen Strohkorb gepackt. Jan Bockelson aus Leyden. Bernd Knipperdolling, gefoltert mit glühenden Eisen, hingerichtet und zum öffentlichen Gespött in Käfigen am Turm von St. Lamberti zur Schau gestellt. Jan van Batenburg in Vilvoorde enthauptet. Freiheit! Auch Lodewijk de Schalidecker, alias Eloy Prösting. Verbrannt extra muros am 22. Oktober 1544. Die Namen sind Namen von Toten. Mein lieber Eloy, niemand hatte es ausgesprochen, aber wir wussten, dass wir die letzte Runde erreicht hatten. 250.000 Gulden schon in Sicherheit und das Gefühl, dass Fugger anfing, irgendetwas zu ahnen. Götz von Pöllnitz, der Zahlenmagier und Fälscher, rettet sich nach England. Mir bleiben 100.000 Gulden und keine anständige Art, sie auszugeben. Brief nach Neapel aus der päpstlichen Stadt Viterbo an Gian Pietro Caraffa vom 1. Mai 1541. Nun ist es also das von Kaiser Karl mit allen Mitteln verfolgte Ziel, die römische Kirche und die lutherischen Theologen an einen Tisch zu zwingen. Und es besteht kein Zweifel, dass er dafür kämpfen wird. Da es ihm nicht gelungen ist, die lutherischen Fürsten zu besiegen, beabsichtigt er nun, in der Gewissheit, dass ihn dies unbesiegbar machen würde, sich als Beschützer der im Zeichen des neuen Feldzugs gegen die Türken wiedervereinten Christenheit darzustellen. Es gibt nun ein kleines Traktat, dessen Gefährlichkeit bei weitem seinen Umfang überschreitet, weil dort in einer für jedermann leicht verständlichen Sprache die protestantische Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben klar dargelegt wird. So, als widerspräche sie ganz und gar nicht der Lehre der Kirche. Il beneficio di Cristo, so lautet der Titel des Werkes. Es steht außer Zweifel, dass es sich um die Schrift eines Kreises von Gelehrten und katholischen Geistlichen um Kardinal Reginald Pole handelt, der ohne Zweifel als geistiger Kopf dieser Bruderschaft gelten kann. Allergnädigster Herr, ich verfasse diese Zeilen, um euch mitzuteilen, dass ich nunmehr sicher weiß, dass Il Beneficio di Cristo in der Gegend von Venedig in Druck gegeben worden ist. Euer Gnaden wissen gut, welch gefährliche Waffe der Buchdruck sein kann. Ohne dieses Handwerk wäre Luther noch ein Lehrer an einer unbekannten Universität einer kleinen und schmutzigen Stadt in Sachsen. In Erwartung, meinem hochgeschätzten Herrn bald mit neuen, nützlichen Nachrichten dienen zu können, küsse ich euer Gnaden die Hände. Der getreue Beobachter eurer Gnaden. Q. Venedig, 12. Juni 1545. Großes Unglück, Herr! Furchtbar! Er will sie töten! Ich bin sicher, er will sie töten! Was ist los? Il Mulo, mein Herr! Il Mulo ist unten mit zwei von seinen Leuten! Er will Donna Demetra bestrafen! Allmächtiger Gott, er bringt sie um! Ich sehe drei Männer, von denen einer Donna Demetra ein Messer an die Kehle hält. Blitzschnell bin ich neben ihm und stecke ihm ein Messer in ein Nasenloch, während ich ihn an den Haaren packe. Die beiden anderen erstarren. Marco! Madonna, Herr! Wie willst du ihn umbringen? Verschwinde, oder ich töte dich, Capito! Marco, zeig ihnen den Weg! Si, Signore! Wir sehen uns wieder. Oh, ich danke euch, Herr. Ich werde nie wieder gut machen können, was ihr für mich getan habt. Es ist genug, wenn ihr mir sagt, mit wem ich mich da fast geprügelt habe, Donna Demetra. Und ihr seid mir nichts schuldig. Das ist Il Mulo. Er ist der Wirt der Bordelle in der Calle de Botai. Und der hasst euch so sehr? Nun ja, einige seiner Mädchen sind zu mir gekommen. Geringer Lohn und Schläge mit dem Riemen, ihr wisst, was ich meine. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Er sieht nicht aus wie ein Ehrenmann. Die Ehrenmänner, wie ihr sie nennt, sind noch zu Schlimmerem fähig, mein Herr. Setzt euch. Danke. Und deshalb genügt euer heutiges Eingreifen nicht, allen Risiken vorzubeugen. Ich verstehe. Trinkt. Doch solange ich hier bin, hoffe ich, dass ihr meine Dienste in Anspruch nehmt, Donna Demetra. Ja. Hört, ich möchte nicht eure Dienste in Anspruch nehmen, sondern mit euch Geschäfte machen. Und dieses Haus in das beste und beliebteste Bordell von ganz Venedig verwandeln. Ich habe einige Ideen in dieser Hinsicht und ihr habt, glaube ich, das Geld, sie zu verwirklichen. Der Gast wird zum Wirt. Nun ja. Ich will den Kreis der Mädchen vergrößern. 15 feste Mädchen und 15 weitere, die kommen, wann sie wollen. Wann sie Geld brauchen. Und wenn sie sich danach fühlen. Langsam, langsam, Donna Demetra. Warum denkt ihr, dass ich an einer solchen Sache interessiert sein könnte? Ja. Wenn ein Fremder nach Venedig kommt, dann um Geschäfte zu machen. Oder um sich zu verstecken. Dem Kaufmann biete ich einen einträglichen Handel an. Dem Flüchtling eine Tätigkeit, die Diskretion und keinerlei Einmischung von Seiten der Behörden garantiert. Ich bin beides gewesen. Vielleicht erzählt ihr mir etwas mehr darüber, weshalb ihr hierher gekommen seid. Aber beeilt euch damit, falls ihr das Vergnügen genießen wollt, einer Frau Dinge zu eröffnen, die sie nicht längst erahnt hat. Venedig, Buchhandlung von Andrea Arrivabene, 20. Juni 1545. Kein Getränk mundet zu Fisch so gut wie die Weine von den Engen bei Verona, Messere. Unser Freund Arribabene weiß nicht, dass ihr schon Gelegenheit hattet, den besten aller toskanischen Wein zu kosten. Capito? Und er möchte euch glauben machen, dass die Serenissima beim Anbau von Wein keine Rivalen hat. Nun lass es gut sein, Messer Pietro. In der Toskana habt ihr keine Ahnung, was man zu einem Fischgericht trinkt. Das ist allgemein bekannt. Wie auch allgemein bekannt ist, dass der Doge sich Korbflaschen mit Wein aus Montepulciano bringen lässt. Na bene, nun gut. Also versuchen wir, über Bücher zu sprechen. Mhm. Denn wenigstens was den Buchdruck angeht, müssen die Toskaner klein beigeben. Was genau schlagt ihr vor? Il Beneficio di Cristo. Er gibt das Geld und verteilt auf dem Gebiet der Republik. Arribabene, du druckst und verkaufst in Venedig. Ich kümmere mich um Mailand, um Umgebung. Piano, Perne, nur langsam. An was für eine Auflage hattet ihr gedacht? Oh, ich dachte an 10.000 Exemplare in 3 Jahren. Du scherzt wohl, Ich kann nicht so viel Geld und so viel Energie auf einen einzigen Titel verwenden. Ich kann die ersten 10.000 Exemplare zahlen und zusammen mit Messer Perna verteilen. Aber wie könnt ihr so sicher sein, dass ihr so viele verkauft? Weil gute Aussichten bestehen, dass dieses Buch verboten wird. Ein verbotenes Buch kannst du zu jedem Preis verkaufen, Capito. Und wir teilen den Gewinn? Abgemacht. Salute. Salute. Salute. Das Tagebuch des Q. Heute ist es vielleicht schwieriger und gefährlicher als in Münster. Die italienischen Jahre lehren mich, dass Paläste ebenso mörderische Orte sind wie die Schlachtfelder. Über Il Beneficio di Cristo. Fast 2 Jahre ist es her, dass dieses Buch gedruckt wurde. Es hat Streit entfacht. Über Caraffa. Wer ist dieser Mann? Mein Herr und ein Mönch. Meister der Täuschung und Verstellung. Feind des Kaisers, den er als Infanten auf den Knien hielt und schon damals verachtete. Ein Mann von einem Scharfsinn, der teuflisch anmuten könnte. Oberster Baumeister des heiligen Offiziums. Apostel des erbarmungslosen inneren und äußeren Kampfes gegen die Verlockungen der Ketzerei. In welcher Form auch immer sie auftreten möge. Über mich das Auge des Caraffa. Venedig, 28. Februar 1546. Dieser Ort scheint nicht mehr der gleiche, oder? Das ist vor allem euer Verdienst. Ihr habt alles mit Geschmack ausgesucht. Mille grazie. Demetra, ich trinke auf die schönste Perle von ganz Venedig. Oh. Martin Luther ist tot. Was? Bist du sicher? Wie das Samen in der Kirche. Dann ist... Dies nun genau der richtige Moment, euch jemanden vorzustellen, dem ihr vertrauen könnt. Kommt mit ins Hinterzimmer. Q. Hörspiel in 4 Teilen. Nach dem Roman von Luther Blissett, aus dem Italienischen von Ulrich Hartmann. Teil 3. Il Beneficio di Cristo.